Bitişen. Guten Tag, ich heiße Mustafa Çelik und ich bin hier auf der Station als Assistenzarzt tätig und würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch durchführen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, bin ich. Okay, kurz zum Ablauf. Ich werde Ihnen zuerst ein paar allgemeine Fragen stellen und danach werden wir über Ihre aktuelle Beschwerden sprechen. Okay, ja. Wie heißen Sie? Ich heiße Jonas Haller. Jonas Haller. Heller. Haller. Ja, okay. Können Sie bitte Ihre Vornamen und Nachnamen buchstabieren, Herr Heller? Ja, Jonas schreibt sich JONAS Ja. Ja. und Haller schreibt sich HALLER. Haller. Ja, okay. Das verstehe ich. Wie alt sind Sie, Herr Heller? Heller. 61 Jahre alt. 61. Okay, wann sind Sie genau geboren? Am 14. März 1962. 62. Okay. Wie groß sind Sie, Herr Haller? 1,79 Meter. Ja. Ja, meine Verbindung ist schlecht, habe ich nie gehört, Herr Haller. Wie 1 groß sind Sie? Ja. Meter, 1,79 Meter. 79, okay. Wie viel wiegen Sie? 83 Kilo. Okay. Ja. Ja, okay. Was kann ich für Sie tun, Herr Hanna? Ja, ich habe so seit einem Tag, seit anderthalb Tagen habe ich Bauchschmerzen. Mhm. Und die werden schlimmer. Okay, seit anderthalb Tagen, ja. Ja. Okay, könnten Sie bitte sagen, wo die Schmerzen sind, Herr Haller? Ja, die sind mehr so im Unterbauch, Mhm. in der Mitte, vielleicht ein bisschen mehr rechts. Okay, strahlen diese Schmerzen in eine andere Körperregion aus, haben Sie bemerkt? Ja, nicht so eindeutig. Also sie sind wirklich mehr vorne im Bauch und eben im Unterbauch, ja, Mhm. ausstrahlen. Okay. Okay, das verstehe ich. Haben diese Schmerzen langsam oder plötzlich angefangen? Die haben langsam angefangen, aber wurden dann ganz schnell auch schlimmer. Mhm. Langsam, aber es schlimmert, ja. Können Sie den Charakter von Schmerzen beschreiben? Ich meine, sind Schmerzen eher dumpf oder krampfartig oder stechend, Ja, sind verbrennend? mehr so krampfartig, wie so eine Welle manchmal. Dann wird er ganz stark und das dauert Mhm. dann einige Sekunden, halbe Minute und dann wird er wieder etwas weniger, aber er bleibt, hört nie auf. Aber Okay. es ist so wellenförmig. Okay, das verstehe ich. Okay. Wie stark sind Ihre Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10, wobei ein sehr leichten Schmerzen und 10 sehr heftigen Schmerzen entspricht. Ja, ich würde sagen, wenn er gering ist, bei 6 und wenn er stark ist, 8. Ja. Ich muss mir Notizen machen, deswegen kann ich dabei nicht ansehen. Ja, okay, entschuldigen Ja, Sie dafür. okay. Ja. Gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen, Herr Haller? Haben Sie bemerkt, Essen, Bewegung oder Atmung, alle kann sein. Ja, bei Atmung nicht, aber ich bewege mich nicht so gerne jetzt, wenn das so weh tut. Dann sitze ich lieber im Sessel oder ich sitze, liege auf dem Rücken, auf dem Sofa und ziehe die Beine etwas an. Dann geht es manchmal etwas besser, aber es ist nicht gut. Aber das ist nicht Auslöser, das ist verschlechterte Faktoren, können wir sagen, ja? Auslöser, der Auslöser, ich weiß jetzt nicht den Auslöser. Okay, das ist okay. Ja. Okay. Haben Sie irgendwelche Medikamente dagegen eingenommen? Ich habe gestern Abend mal eine Schmerztablette genommen, Paracetamol, aber Wie viel die Milligramm? hat nicht Aber geholfen. Die hat nicht geholfen. okay, wie viel Milligramm war das Das stand Paracetamol? für Erwachsene. Okay. Aber nicht geholfen, ja? Nein. Okay, hatten Sie Unfall in der letzten Zeit? Nein, kein Unfall. Hatten Sie ähnliche Beschwerden schon einmal in der Vergangenheit? Nee, nicht so richtig. Also ich war vor 5 Wochen beim Urologen. Vor 5 Wochen, ja. Vorsorgeuntersuchung. Und da war soweit alles in Ordnung, aber der Urologe meinte, ich hätte da im Bereich der Leiste hätte ich wahrscheinlich einen Bruch und den sollte ich mal bei Gelegenheit operieren lassen. Und das will ich jetzt im Herbst machen lassen. Jetzt nicht im Sommer. Ich will noch in Urlaub fahren jetzt. Okay. Welcher Bruch war das? Welche Leisten war das? Am rechten Seite oder linke Seite? Auf der rechten Seite ist das. Das ist, ja, wenn ich die Leiste so abfühle, ist es fast schon am Oberschenkel. Da ist so eine Vorwölbung. Und Okay, das ist ja. wenn ich Sie kennen schon. da jetzt so Ja. drauf drücke, dann tut das da auch ziemlich weh. Okay. Haben Sie Fieber, Schüttelfrost, Nachtschweiß, Nein. Erzheller? Mir ist übel. Ich Übel? habe jetzt zweimal erbrochen in den letzten 2 Stunden und kann gar nichts mehr essen. Letzten 2 Stunden haben Sie zweimal erbrochen, ja, Ja, richtig? ja. Ja, wie sieht es aus? Ich meine, erbrochen. Oh, gelblich schleimig. Gelblich. Okay. Haben Sie Verstopfung oder Durchfall, Herr Haller? Und normalerweise habe ich am Tag pro Tag zweimal Stuhlgang, aber ich habe seitdem das jetzt angefangen hat, seit 1,5 Tagen habe ich bisher keinen Stuhlgang gehabt. Okay. Fühlen Sie sich schlapp oder müde? Inzwischen ja, weil ich auch die letzte Nacht nicht gut geschlafen habe oder kaum geschlafen habe. Wegen Schmerzen, ja, Sie meinen. Ja. Okay. Haben Sie irgendetwas Ungewöhnliches bemerkt? Kann alles sein, ja, das. Also ungewöhnlich jetzt nicht. Wie gesagt, plötzlich kam dieser Schmerz und diese rechte Seite da an der Leiste, am Oberschenkel, die ist empfindlich auch. Da kann ich nicht so gut draufdrücken, aber sonst habe ich Okay. nichts Ungewöhnliches bemerkt. Okay, wie ist Ihr Appetit, Herr Haller? Normalerweise ist der gut, aber seit gestern ist der nicht Ja. gut, der Appetit. Da habe ich auch kaum was gegessen. Haben Sie seit 1,5 Tagen Schlafprobleme wegen Schmerzen? Habe ich geschrieben In auch. der letzten Nacht konnte ich nicht schlafen wegen der Schmerzen. Okay. Haben Sie Herzrasen, Atemprobleme, Husten Nein, oder Ähnliches? habe ich Okay. nicht. Nee. Okay. In der letzten Zeit haben Sie ab oder zugenommen? Haben Sie bemerkt? Nein, da habe ich mein Gewicht immer gehalten. Das ist ein bisschen hoch, sagt der Hausarzt, aber das scheint nicht so weniger zu kriegen. Ist Ihnen bekannt, irgendwelche Vorerkrankungen, Herr Haller? Ja, ich nehme Sie? Medikamente ein, gegen hohen Blutdruck. Ja. Ja, seit ungefähr 10 Jahren. Ja. Ja, seit 10 Jahren. Welche Medikamente? Das eine Medikament heißt Ditüde H, habe ich hier aufgeschrieben. Ditüde H. Und davon nehme ich eine morgens. Die Dann, Tüte H. ja. Das kenne ich nicht. Ja, können Sie buchstabieren oder was können wir machen? DYTIDE Ja. und ein großes A, die Tüde H. Okay. Ja. Wie Oder viel, in welcher Dosierung nehmen Sie diese Medikamente? weiß ich nicht, welche Dosierung. Ich nehme eine Okay. Tablette morgens. Okay. Und dann nehme ich noch Ramipril 5, Ja. Okay. eine morgens und eine abends. Okay. Morgens und abends. Okay. Würden Sie schon einmal operiert, Herr Heller? Ja, als Kind Blinddarmoperation und als ich 25 war, hatte ich einen Motorradunfall. Und da war der Oberschenkel gebrochen und da wurde der Oberschenkel mit einem Nagel versagt. Mit Nagel. Als Sie 75 Jahre alt, ja, das ist richtig. Mit 25 Jahren. Als ich 25, 25 Jahre alt ja. war, hatte ich den Unfall. Okay, das verstehe ich. Und Blinddarmoperation, als Sie Kind war, Aber können das Sie. weiß ich nicht mehr genau, wie alt ich da war. Ich Okay. glaube 8 oder 9. Okay, das ist egal, ja. Waren Sie in der letzten Zeit im Ausland? Ja, ich war in Österreich im Winter. Da bin ich im Wintersport gewesen, aber da war ich nur eine Woche. Okay, im Winter Österreich. Ich nehme noch ein Medikament ein, weil ich schon mal zweimal Gichtanfälle hatte im großen Zeh. Dann nehme ich Allopurinol nehme ich ein. Allopurinol steht dahinter 300. Nehme ich eine Tablette morgens. Okay, Allopurinol wegen Gicht. In welcher Dosierung, dass ich mein Verbindung ist nicht sehr gut, deswegen. 300. Allopurinol 300. Ja, okay. Dankeschön. Haben Sie irgendwelche Allergien, Herr Haller? Nein, ist mir nicht bekannt. Okay. Und Lebensmittelunverträglichkeit vielleicht haben Sie? Vom Essen her kann ich alles vertragen. Okay, das ist gut. Rauchen Sie, Herr Haller? Nein, ich rauche nicht. Trinken Sie Alkohol? Ja, aber wenig. Vielleicht 2 Flaschen Bier in der Woche wegen meinem Beruf. Da kann ich auch gar nicht viel Alkohol trinken. Okay, das verstehe ich. 2 Flaschen Bier. Jeden Tag, oder? Können wir sagen? Ein pro in der Woche. In der Woche, ah, okay. Folgende Frage ist eine Routinefrage. Bitte nehmen Sie nicht persönlich. Haben Sie Erfahrungen mit den Drogen? Mit Nein, Drogen? habe ich nicht. Das ist gut. In der Familie gibt es die Falle von Krebs oder Erbkrankheiten oder irgendwelche chronische Krankheiten. Der Vater, weiß ich, der war er nicht ganz 60 Jahre alt, ich glaube 59, hatte er Darmkrebs. Daran operiert worden, aber ist erst dann mit 82 Jahren verstorben. Sagte der Arzt, das wäre Herzschwäche gewesen. Ja. Es tut mir leid, ja, okay. Aber 82 ist er eigentlich. er hatte Darmkrebs mit 59. Okay, das verstehe. Ja. Aber der Arzt hat gesagt, das war ein Herzinfarkt, ja? Herzschwäche. Herzschwäche, ja, okay. Die Mutter, die ist mit 84 Jahren verstorben, die hatte Asthma und 84. ja, und auch Herzschwäche. Und ein Bruder, Ja. der ist 2 Jahre älter als ich, der hatte vor 2 Jahren auch Darmkrebs, ist Vor operiert 2 Jahren. vor 2 Jahren und ist operiert worden, es geht ihm aber gut. Okay, ich hoffe, alles gut geht, ja, liebe Brüder. Darmkrebs und 2 Jahren wird. Okay, was machen Sie beruflich, Herr Haller? Ich bin Taxifahrer. Okay. Sind Sie verheiratet? Ja, Okay, haben. zwei Kinder, Ja, das ist gut. die sind 28 Jahre alt und 30 Jahre alt. Die leben aber nicht hier in der Stadt, die leben woanders, aber denen geht es gut. Okay, das ist gut. Wohnen Sie mit Ihrer Frau? Ja, ja. Okay. Treiben Sie regelmäßig Sport, Herr Heller? Hallo? Nein, nein, Sport treiben tue ich nicht. Ich interessiere mich für Fußball, aber da schaue ich mehr am Fernsehen zu. Aber selber spiele ich nicht mehr. Früher habe ich mal Fußball gespielt, aber das ist schon lange her. Okay. Ja, jetzt, Herr Heller, ich glaube, dass ich alle wichtigen Fragen gestellt habe. Möchten Sie etwas hinzufügen? Ja, Oder? was kann das sein? Was habe ich? Ja, ich möchte erklären, was ich machen werde jetzt. Zuerst, wir sollen ein paar Untersuchungen und Labordiagnostik durchführen, Herr Heller. Okay. Ja, es ist jetzt so früh, etwas zu sagen. Und ich werde Sie Schritt für Schritt informieren. Ja. Aber zuerst, ich soll Ihre Herzfrequenz, Atemfrequenz, Körpergewicht, Körpertemperatur und Blutdruck kontrollieren. Ja. Und dann werde ich eine EKG durchführen, um mögliche Herzinfarkt auszuschließen. Das ist wichtig für uns. Und ich untersuche Sie ausführlich. Außerdem untersuche ich Ihren Bauch zuerst körperlich und dann mit dem Ultraschall. Okay. Mit dem Ultraschall haben wir viele Informationen über Ihre Abdomenorgane. Kann ich jetzt noch was essen? Ja, lieber, ja, es wäre besser, wenn Sie etwas nicht essen, weil Okay. wenn wir das kann schlechte Wirkung auf Therapie und Diagnose. Deswegen, Sie sollen etwas abwarten, Ja, ja. ich habe jetzt gerade relativ viel Durst. Wie ist das mit Trinken? Ja, wir können so machen. Ich lege eine große venöse Zugange und dann wir können etwas Wasser im Gefäße geben. Okay, Dann Sie fühlen sich. was heißt venöser Zugang? Ja, venöser Zugang bedeutet, ich werde ein bisschen Blut abnehmen. Deswegen wir brauchen einen Zugang, einen Ach so. Gefäßzutritt, ja, oder Eintritt können wir sagen. Okay. Dann Sie fühlen sich besser nachdem diese Eingriff. So können wir das machen. Gut. Okay, ja. Okay, danke schön. Haben Kolleginnen andere Fragen? Ich habe eine Frage. Ja. Sie sagten, dass in Ihrer Familie Darmkrebs festgestellt und behandelt worden sei. Ja. Haben Sie sich aus diesem Grund schon einmal untersuchen lassen? Nein, bisher noch nicht, aber auch das hat mir mein Hausarzt geraten, sollte ich jetzt wirklich machen. Aber ich möchte zunächst erstmal im Herbst mir das operieren lassen am Bein, diese Vorwölbung da. Okay. Und Sie haben gesagt, seit anderthalb Tagen Stunden, Stunden, hatten Sie keine Tagen, ja. Zugang. Ich würde gerne wissen, hatten Sie seit Beginn Ihrer Bauchschmerzen Gehirnwinde ab? Ja, im Anfang, aber jetzt so in letzter Zeit nicht, in letzten Stunden nicht mehr so. Wie sieht Ihre Urin aus, Herr Halle? Ja, der Urin ist, glaube ich, jetzt relativ dunkel, aber ich habe auch wenig getrunken jetzt in den letzten Stunden. Jetzt habe ich ebenso starken Durst, weil ich hatte das Gefühl, weil mir übel war und ich erbrechen musste, dass ich das nicht mehr behalten. Deswegen habe ich auch nicht viel getrunken. Sie haben gesagt, wellenförmig und krampfartig Schmerzen haben. Ja. Können Sie ein bisschen genau beschreiben, zum Beispiel dumpf, stechend, brennend und so weiter? Ich würde sagen, eher dumpf. Eher Dumpf. dumpf. Okay, danke schön. Das war's. Haben andere Fragen, Kollegen? Haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Ah ja. Nein, beim Wasserlassen habe ich keine Probleme. Nein. Der Patient hat schon gesagt, kein Problem, Wasserlassen. Ja. Strahlende Schmerzen im Leistenbereich. Nein. Also ich habe gesagt ja auch, dass diese Stelle, diese dicke Stelle da in der Leiste oder am Beginn des Oberschenkels, dass die jetzt schon etwas empfindlich ist und wehtut, wenn ich da drauf drücke. Aber ich drücke da nicht mehr drauf. Ich kann auch keine enge Hose da haben. Das ist schon empfindlich da. Ich würde gerne Haben wissen. Sie Blut im Stuhl gesehen? In den letzten Tagen oder so ist mir das nicht aufgefallen. Nein. Okay, danke schön. Seit gestern haben Sie in der rechten Leistung eine Schwellung bemerkt? Na, die Schwellung war schon vorher da. Die ist bei Ja. aufgefallen beim Urologen, als ich beim Urologen zur Krebsvorsorge war. Da hat der Urologe gesagt, im Bereich da ist eine Vorwölbung und er sagt, das wäre wohl ein Bruch. Und er hat mir geraten, dass ich den bald operieren lasse. Und das will ich im Herbst machen lassen jetzt. Aber ich will vorher noch in Urlaub fahren. Aber jetzt kamen die Schmerzen so heftig. Okay. Sie haben gesagt, ein Gichtanfall haben. Zweimal hatte ich Gichtanfall im Großzeh. Das war sehr schmerzhaft. Und seitdem bekomme ich eben diese Tabletten für erhöhte Harnsäure. Wann wurde diese Diagnose festgestellt? Auch der erste war vielleicht vor 7 Jahren und dann war vielleicht der andere vor 6 Jahren. Die waren relativ schnell hintereinander und seitdem nehme ich jetzt dieses Medikament. Dankeschön. Können wir als Okay. erstes anfangen, Herr Reiko? Okay, gerne. Ja, für mich auch okay. Ja, guten Tag, Herr Oberarzt. Ich habe einen neuen Patienten. Darf ich ihn Ihnen vorstellen? Ja, können Ja. Sie? Okay, mein Patient ist Jonas Haller. Er ist 61 Jahre alt. Er ist 1,79 Meter groß und 83 Kilogramm schwer. Ja. Und er ist am 14.03.1962 geboren, ja. 14.3. 14.03., ja. Dritten, ja, dritten. Ja, okay. Habe ich dritten geschrieben, aber was habe ich? 14.3. haben Sie gesagt. Okay. Herr Haller hat sich wegen seit anderthalb Tagen bestehender wellenförmiger Bauchschmerzen im Unterbauch vorgestellt. Die Schmerzen strahlen nicht, irgendwelche Körperregion nicht. Im Laufe der Zeit haben sich diese Schmerzen verschlechtert. Er berichtete, dass die Schmerzen krampfartig sind. Bei Bewegung verschlechtert die Schmerzen. Gestern hat er 500 Milligramm Paracetamol eingenommen, aber es hilft nicht. Es hat nicht geholfen. Es hat Ja, nicht ohne Wirkung, geholfen. ja, ohne Wirkung, ja. Ja, ohne Wirkung, ja. Vor 5 Wochen war er bei Urologin und eine Inguinalhernie wurde festgestellt dort. Aber Herr Haller hat diese Information früher, ja. Er hat schon diese Verbeugung bemerkt früher. Ja. Und als begleitende Symptome können wir sagen, hat er Übelkeit und letzten 2 Stunden hat er zweimal erbrochen. Oder wir können sagen, er hat Nausea und er hat zweimal Emesis. Ja. Erbrochen sieht gelblich aus und ein bisschen Essenreste, glaube ich. Wann war der letzte Stuhlgang? Letzter Stuhlgang war, seit anderthalb Tagen hat er keinen Stuhlgang. Ja, und wie war das Stuhlverhalten vorher, vor diesem Schmerzereignis? Ja, das ist Ungewöhnliches, ja, können wir sagen. Normalerweise jeden Tag hat er Stuhl oder hat, Zweimal. ja, Aus Weimar, ja. Normalerweise Aber ich gehe jeden zweimal Tag, ja, pro okay. Tag und jetzt seit anderthalb Tagen kein Stuhl mehr. Ja, kein Stuhl, das können wir Ungewöhnliches annehmen. Ja. Er fühlt sich müde und seit anderthalb Tagen hat er kein Appetenz. Okay, Ja, inappetent. Inappetenz, ja, Inappetenz. Und er hat Dysomnie wegen Schmerzen. Ja. Er hat ja als vegetative Anamnese kann ich nur Schlafstörung sagen, Dysomnie sagen. Okay. Sonst hat er nichts. Vor Erkrankungen können wir sagen, hat er Blutdruck, Hypertonie seit 10 Jahren. Hypertonie, Hypertonie. Arterialhypertonie seit 10 Jahren. Und dagegen nimmt er aber Ditüde DHT, ja, aber nimmt er diese Medikamente nur einmal täglich, aber wie viel, in welcher Dosierung, weiß er nicht. Okay, das lässt sich ja Ich klären. kann, Das können ja, wir feststellen. Ja. ich kann das nacharbeiten, ich kann, Glaube ich. Das ist, ja, glaube ich, auch, alles. ist, glaube ich, jetzt auch nicht so ganz entscheidend, aber Ja, das okay. werden wir noch herausfinden. Nimmt er sonst noch Medikamente? Ja, er nimmt Ramipril, 5 Milligramm zweimal täglich, und Ja. Allopurinol 300 Milligramm. Warum? Ja, wegen Gicht. Ja, er hatte zweimal Gichtattacke in der. Wegen Hyperuricämie Ja, wegen und Hyper. Zustand nach zweimal Arthritis urica im rechten Großzehengrundgelenk in Klammern Podagra. Podagra. Ja, das könnte ich nicht sehr gut verstehen. Okay. Das Arthritis jetzt verstehe. Okay. urica ist wichtig. Hyperuricämie. Okay. Ja. Hat der Patient Voroperationen im Bauch? Er würde Appendektomie bei ihm Ja. würde Appendektomie durchgeführt, als er Kind war. Im Und Kindesalter eine Appendektomie. Ja, okay. ja, und als er 25 Jahre alt, Ja. würde bei Ihnen wegen Femurfraktur eine Operation durchgeführt. Und ich glaube, das ist der Total Endoprotes Nein, damals. Nein, ein Nagel, ein Nagel, Oberschenkel. nein. Dann ja. Im Alter von Aber 25 Jahren wurde eine Oberschenkel-Femur-Nagelung durchgeführt wegen Femurfraktur durch Motorradunfall. Nagelung, das heißt Platten, Herr. Nein, es gibt ja Nägel. Es gibt einen Nagel, der in den Femur sozusagen Ja, für eingetreten ist. Stabilisierung, Ja, ja. ich weiß, Nagel für Eine Stabilisation, Platte. aber braucht Platten oder nur Nagel. Ja, da kann man sagen, Femur-Nagelung. Okay, Nagel. Nicht? In dem Sinne ist es ja auch eine Osteosynthese, aber keine Platte. Ja. Ja, keine Gut, Osteosynthese. okay. Gibt es Auffälligkeiten in der Familiengeschichte? Ja, ihre Vater und Bruder hatten Darmkrebs oder können, ich glaube, das war Kolonkarzinom, aber ich bin mir nicht sicher. Laut Patient besteht eine ausgeprägte familiäre Kolonkarzinombelastung, wahrscheinlich Ja. Ja. Kolonkarzinom. Vater Ja. erkrankte mit 59 und ein Bruder mit 61, glaube ich. Ne? Und ja, das fällt mir jetzt ein. Eltern haben, beide haben Herzinsuffizienz. Ja. Das können wir auch genetische Veranlagung sein. Nein, nein, 88 Jahre, ich bin Kardiologe, keine Genetik. Ist, glaube ich, zu alt dafür, aber sicherlich eine familiäre Disposition zu Ja, es könnte sein, ja. ne? Und er ist Was ist Ihre Taxifahrer. Diagnose? Was ist Ihre Ja. Verdachtsdiagnose? Ja, meine Verdachtsdiagnose ist ein Problem mit Darm. Ja, aber ja, es kann ein Ileus sein, nach Ja. meiner Meinung, oder ein Divertikulit sein. Meine Verdachtsdiagnose ist Ileus. Ja, der Ileus ist die Konsequenz aus was? Ja, aus einer Obstruktion. Aus einer Obstruktion. Und woran denken Sie da bei der Schilderung des Patienten? Ja, ich Und denke, es könnte ein auch Kolonkarzinom haben, diese ja, aber Hat. denken Sie an den Urologen. Was hat der Urologe gesagt? Ah, ja. Ja. Er hat ein Kanserierte Kolon. Also. Hernien. Es besteht Hm. offenkundig bei dem Patienten eine Hernie. Ja. Wir wissen nicht Inguinalhernie, genau, ist ja. es eine Inguinalhernie oder eine Femoralhernie. Ja. Der Patient hat Ja. geschildert, es ist ein Knubbel da am Oberschenkel, so ein bisschen da oben, und der tut ihm jetzt sehr weh. Ja, mit Recht, ja. Bei der Vorgeschichte Gleichzeitig. muss man eher an eine inkarzerierte Hernie denken im Bereich der Hand. Ja. Ich glaube eher eine Femoralhernie. Diese Femoralhernie bedarf in der Regel der akuten Versorgung, Ja. weil Ja, der natürlich. Patient hat ja schon eine Ileus-Symptomatik entwickelt. Ja. Erbrechen, kein Stuhlgang mehr, Schmerzen. Da muss man dann sicherlich im Rahmen, es ist ein akutes Abdomen, muss man auch dann relativ schnell handeln. An das Kolonkarzinom würde ich jetzt nicht denken. Ich habe extra das Kolonkarzinom als familiäre Disposition genannt. Der Patient Ja. richtet ein normales Gewichtsverhalten in der letzten Zeit. Das Stuhlverhalten war bisher auch unauffällig, bis auf eine Ja. Frage. Der Schmerz ist mehr rechts unten im Kopf. Und eben im Bereich dieser geschilderten Vorwölbung, die der Urologe gefunden hat, würde ich in erster Linie an eine inkarzerierte Hernie denken. Ja. Ja. Und differentialdiagnostisch sicherlich kommen andere Dinge in Betracht. Natürlich muss man auch denken, auch wenn er vor Jahren voroperiert wurde, kann ein voroperierter Bauch auch Jahre später noch Probleme machen. Kolitis würde ich von der Schmerzlokalisation eher im linken Unterbauch als Ja. Sigma-Kolitis denken oder Mittelbauch. Kolonkarzinom war eine kleine Falle von mir. Ja, mesenterelle Ischämie vielleicht können Nein, wir denken, aber das mesenteriale wäre. Ischämie, meistens Oberbauchschmerzen. Ja, auch. Ja. Wichtig ist jetzt, ich denke, Sie haben das alles sehr systematisch auch gemacht. Bei der Abfrage der chronischen Erkrankungen sind Sie sehr schnell stehen geblieben. Ja. Ich habe ihn genannt, Bluthochdruck, die Medikamente haben Sie genannt. Und ich habe dann sozusagen, nachdem Sie da nichts mehr gefragt haben, von selbst erwähnt, ich nehme noch ein anderes Medikament. Fragen Sie da bitte weiter, haben Sie noch andere Erkrankungen, Ja, also chronische Erkrankungen? okay. Bitte daran denken, wenn Sie das schildern, Herr Haller ist ein 61-jähriger Patient, der seit anderthalb Tagen über abdominelle Schmerzen klagt. Da haben Sie zuerst gesagt, Ja, Bauchschmerzen. auch okay. Gucken Sie gleich den medizinischen Fachbegriff dazu nennen. Es geht ja um die Vorstellung beim Oberarzt. Okay, das verstehe ich, ja. Abdominelle Schmerzen, VHS zwischen 6 und 8, wellenförmig, das kann man sagen. Und dass Sie dann auch nicht die Begriffe nennen statt Übelkeit, Erbrechen, das haben Sie dann korrigiert. Aber möglichst Ja. gleich nennen. Ne? Ja. Okay. Und erhöhte Harnsäure, das ist die Hyperuricämie und die Cholangitis urica, der Gichtanfall. Wenn Sie dann noch den Begriff Podagra nennen, das ist eben dann der Gichtanfall im Großzehengelenk, wäre das optimal, aber das muss ja nicht sein. Aber wichtig ist, dass Sie möglichst diese Fachinformationen nennen. Ja, Gegenüber okay. den Patienten haben Sie denke ich, sich sehr verständlich und gut ausgehalten. Sie haben sich entschuldigt dafür, dass Sie hin und wieder den Patienten nicht anschauen, weil Sie ja schreiben Ja. müssen. Das ist alles gut. Ja. Ja. Ich habe extra nachgefragt, was ist denn ein venöser Zugang? Ja, das verstehen viele Menschen nicht, sondern da müssen Sie einfach sagen, ich nehme Ihnen Blut ab und lege Ihnen dann eine Infusion, damit Ja. Sie nicht mehr so viel Durst haben. Weil ich habe ja extra gefragt, kann ich was essen? Sie sollten da ein bisschen bedenken, Sie dürfen ab jetzt hier nichts mehr essen und trinken, deswegen bekommen Sie von mir eine Infusion. Dann Ja. haben Sie alles erklärt. Ne? Okay. Aber denke ich, haben Sie das für mich sehr verständlich und systematisch gemacht. Vielen Dank. Ja. Es ist natürlich etwas gemein gewesen, Sie als Hals- und Nasen-Ohrenarzt mit einem abdominalen Beschwerdebild zu konfrontieren.